Was haben Jake Paul und MJF gemeinsam? Beide sind arrogant, unbeliebt und legen sich gerne mal mit alten Männern an. Bei Dynamite haben wir so viel Drama innerhalb und zwischen Familien und Häusern wie bei Game of Thrones. Malakai ist vielleicht schon weg, Buddy soll das House of Black verlassen und bei Kennys großer Rückkehr gibt es ein freudiges Wiedersehen der Don Callis Family, was so harmonisch abläuft wie ein durchschnittliches Weihnachtsessen. Aber apropos Familien und Häuser, unser Powerhouse nimmt das Casino Gauntlet Match hops und wird der nächste Übergangsgegner von Jon Moxley. Private Parties bleiben weiterhin sehr öffentlich. Rookie Tony stormt nächste Woche vielleicht an die Spitze des Rosters und in den letzten 30 Minuten von Collision sind so viele Rentner zu sehen, dass man sich fragen muss, ob man AEW oder den ZDF-Fernsehgarten schaut. Naja, um dem entgegenzuwirken, gehen wir jetzt mit jugendlicher Vorfreude in die Elite Hour. Ich heiße nicht nur Stefan, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, eurem AEW-Podcast bei wrestling-infos.de. Heute haben wir zum ersten Mal seit dem Wechsel auf den Freitag den Fall, dass wir ganz regulär über Dynamite und Collision sprechen können, ohne dass ein Pay-Per-View oder ähnliches stattfindet. Und diesbezüglich sei dann auch direkt gesagt, dass wir eine Review von Wrestle Dynasty bzw. auch noch Wrestle Kingdom bereits in Form von Katha und Julian gemacht haben. Der Podcast ist schon veröffentlicht, dementsprechend reden wir da jetzt heute nicht drüber, vor allem weil Wrestle Kingdom ja sowieso nicht, aber auch Wrestle Dynasty jetzt auch nicht wahnsinnig viel mit dem Tagesgeschäft von AEW zu tun hat. Und das mache ich heute mal wieder mit dem Mann, der wahrscheinlich ein Grinsen quer durch das Ruhrgebiet haben muss, weil es sich endlich gelohnt hat, Woche für Woche Feuerzeuge auf den eigenen Torhüter zu werfen. Ich begrüße immer noch am grünen Tisch sitzend unseren David. Wie geht's dir? Ja, soweit ganz gut. Bevor die Berufung abgeschlossen ist, ist das Grinsen noch nicht ganz so breit. Aber ich glaube, mit dem Thema könnten wir auch einen ganzen Fußball-Podcast füllen. Das wollen wir natürlich nicht tun. Deswegen lass uns doch einfach bei unserem Kerngeschäft bleiben, All Elite Wrestling. Ich bin sehr froh, dass wir nicht über die Premium-Live-Events /Pay-Per-Views, heißt es ja bei Nicht-WWE-Shows, dass wir darüber nicht sprechen. Denn so ganz viel davon habe ich auch gar nicht gesehen, muss ich zugeben. Ja, ich habe auch, glaube ich, nur bei Wrestle... Boah, ich muss gerade überhaupt schauen, dass ich die Matchcards auseinanderhalten kann. Bei Kingdom habe ich halt jetzt, glaube ich, Omega gegen Gabe Kidd gesehen. Und bei Wrestle Dynasty, glaube ich, nur, dass Mercedes Moné jetzt noch mehr Titel hat. Weil das wollte ich mir zumindest noch ansehen. Aber auch natürlich noch eine kurze Klarstellung hier zu Patrick Drewes. Es war natürlich nur ein Witz. Wir lassen mal das ganze Ding, was da passiert ist, unkommentiert. Ist nicht unser Steckenpferd, wie David gerade schon gesagt hat. Und es gibt ja, glaube ich, auch ein, zwei Fußball-Podcasts in Deutschland. Also die werden das mit Sicherheit in irgendeiner Form thematisieren. Unser Ablauf heute. Wir haben gleich noch eine News zu besprechen, die auch schon im Cold Open vorgekommen ist. Dann besprechen wir hauptsächlich Dynamite, einfach weil es die wichtigste Show der Woche ist. Das habe ich versucht, so ein bisschen zu gliedern, dass es einigermaßen sinnvoll erscheint. Es gab viele lange Matches, viele lange Segmente. Da war es jetzt schwierig, genau zu sagen, was am wichtigsten war und was weniger wichtig. Collision versuche ich immer so währenddessen ein bisschen einzustreuen, notfalls noch am Ende. Kommen wir zu der angesprochenen News und die geht um den gewissen Herrn Malakai Black. Das haben wir nämlich gestern, also wir nehmen auch gerade an dem Freitag auf, wir sind praktisch fast live, von unserem Lieblingsautor, nee, eigentlich Zweitlieblingsautor von WI veröffentlicht. Grüße gehen raus an Jens, oder? Grüße gehen raus an mich. Ach so. Zurück zum Thema. Demnach ist es möglich, dass der Vertrag von Malakai Black bereits ausgelaufen ist. Anscheinend gab es eine Option von Tony Khan, den Vertrag um 3 Jahre zu verlängern. Da ist jetzt aber noch unklar, ob er verlängert wurde oder nicht. Er ist noch auf der offiziellen Roster-Page, ist jetzt auch am Wochenende für eine Indie-Show angekündigt, aber kam jetzt natürlich wieder seit einigen Wochen nicht vor. Sollte der Vertrag auslaufen, ist natürlich ein Wechsel zu WWE immer denkbar, wobei halt da natürlich auch die Frage ist, was wäre da mit den anderen drei House of Black-Mitgliedern, also zu Buddy Matthews kommen wir gleich noch, Brody King kam jetzt auch natürlich wieder ein paar Wochen nicht vor und dann wäre da natürlich auch noch eine Julia Hart, die jetzt immer noch im alten Gimmick und dem alten Intro rausgekommen ist und auch mit der Zeile, die sie auch mal mitsingt, The House Always Wins. Wäre es ja fast ein bisschen komisch, wenn ein Malakai jetzt nicht mehr da wäre, weil es ja, also wenn man das vorher gewusst hätte, wäre es ja sinnvoller gewesen, denen jetzt andere Gimmicks zu geben und nicht das alte fortlaufen zu lassen. Oder siehst du das etwas anders? Hat unser Zweitlieblingsautor von WI da vielleicht noch ein paar mehr Hintergrundinformationen? Tatsächlich kommt da heute noch was. Die ist halt noch nicht raus. Also wenn ihr das hört, wahrscheinlich schon, aber während wir aufnehmen noch nicht. Genau, weil ich da eigentlich noch ein bisschen am Sammeln war. Aber jetzt steht ja auch erstmal der Podcast an. Ja, und zwar ist die Erwartungshaltung wohl laut AEW-Quellen, dass Black nicht zurückerwartet wird. Also das ist ja, das Zitat, was man wohl bekommen hat von den Quellen innerhalb von All Elite Wrestling. Erstmal ein sehr verrückter Vertrag irgendwie, wie ich finde. Also erstmal, ja, dass du irgendwie eine Option über 3 Jahre hast. Also man kennt irgendwie 1 oder 2 Jahre, aber dass man direkt sagen kann, ja, ich kann jetzt einfach irgendwo einen Haken setzen und dann bist du einfach auf einmal bis 2027 an uns gebunden. Kommt mir schon so ein bisschen, weiß ich nicht, hätte ich als Wrestler vielleicht nicht so Bock drauf, da würde ich ja eher nochmal einen neuen 3-Jahres-Vertrag irgendwie verhandeln oder so. Ja, Brody King war ja grundsätzlich eigentlich schon sehr aktiv in den letzten Wochen. Der war im Continental Classic, war jetzt auch bei der New Japan-Reise mit dabei. Aber es stimmt natürlich, ich meine, House of Black ist nun mal nach Malakai Black benannt. Keine Ahnung, wie man das dann handhaben will. Du hast ja gesagt, Buddy Matthews sprichst du gleich noch an. Der wird ja eventuell jetzt seinen eigenen Weg gehen. Julia Hart hat man gerade erst als House of Black-Mitglied irgendwie zurückgebracht. Ja, ich meine, ich weiß nicht, so richtige Relevanz hat das Haus sowieso halt nie aufgebaut. Deswegen weiß ich nicht, ob man da nicht einfach einen Haken dran setzen sollte. Und ja, man kann ja trotzdem nochmal irgendwie eine lose Gruppierung aufbauen. Das macht AEW ja eh ganz gerne. Aber ein Haus nach einem zu benennen, der nie super relevant war und wahrscheinlich auch weg ist, ja, so ganz sinnvoll erscheint mir das auch nicht. Du kannst natürlich immer noch sagen, House of Black. Black ist ja nicht nur sein Nachname, sondern im Grunde genommen auch eine Farbe und damit vielleicht auch einfach noch, also dass es halt das, nicht das Haus von Malakai ist, sondern einfach halt das dunkle Haus, das schwarze Haus. Auch die Wyatt Six beispielsweise bei WWE hat ja auch gezeigt, dass ein Stable immer noch so gesehen funktionieren kann, auch wenn der Namensgeber nicht mehr anwesend ist. Aber das ist natürlich jetzt auch nochmal ein ganz anderes Thema. Und ja, ansonsten, Buddy Matthews, keine Sorge, da kommt jetzt gleich der lang erwartete Übergang zum ersten Match von Dynamite. Wird ja jetzt anscheinend rausgezogen und Julia Hart und Brody King kannst du ja auch theoretisch immer noch als Duo auftreten lassen. Also Brody King war ja eh immer so der ja, große, muskulöse, stämmige Mann hinter Julia Hart, der so ein bisschen immer auf sie aufgepasst hat. Das, ich meine, als Tag-Team natürlich schwierig, weil 2 verschiedene Geschlechter, aber die könnte man ja in irgendeiner Form noch dann zusammenlassen. Und bei 2 Leuten ist vielleicht auch der Name House of Black gar nicht mehr so zwingend notwendig, aber da könnte man halt das Duo so gesehen noch bestehen lassen. Aber ja, wie eben schon gesagt, wenn man vor 1, 2, 3, 4 Wochen gewusst hat, was schon mit einem Malakai passieren wird, dann wäre es vielleicht auch gar nicht so blöd gewesen, Julia Hart irgendwie anders einzusetzen, ihr zumindest eine andere Musik zu geben, dass man da vielleicht auch das House of Black, beziehungsweise halt das angesprochene Haus, ist es ja nur, vielleicht irgendwie rauskürzt. Ja, man muss natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, bis es offiziell ist, weil wie oft haben wir schon bei Malakai Black den Fall gehabt, dass, oh, der hat jetzt den und den umarmt, ist er jetzt raus, ist er jetzt raus, ist er jetzt raus und er war am Ende nicht raus. So, es deutet gerade viel darauf hin und wenn Quellen halt sagen, so, er wird nicht zurückerwartet, geht es natürlich schon in eine gewisse Richtung, aber so ein bisschen mit Vorsicht genießen würde ich es trotzdem. Das stimmt auf jeden Fall. Man muss ja auch bei einem Malakai einfach sagen, dass er jemand ist, der in den letzten Jahren noch viel verletzungsbedingt ausgefallen ist, aber natürlich auch ja jemand ist, der immer seine ja, wie man es nennen möchte, psychischen, mentalen Probleme dann auch hatte. Und ich glaube, vielleicht lässt sich damit auch ein Stück weit die Vertragsoption mit den 3 Jahren erklären, um einfach zu testen, wie es ihm jetzt vielleicht einfach zu dem Zeitpunkt gerade geht, in welcher Verfassung er ist und ob man halt dann wieder langfristig mit ihm planen kann. Ansonsten wäre wahrscheinlich der logischste Weg, wie eben schon angesprochen, zurück zu WWE, kann auch ein bisschen durch die Indies tingeln, aber er ist ja schon ein relativ großer Name. Da würde es mich fast wundern, wenn er halt dann nur in Anführungszeichen bei den Indies bleiben würde und nicht wieder den nächsten dicken Vertrag bei der Konkurrenz unterschreiben würde. Wobei man da, ich will es jetzt gar nicht in den WWE-Podcast abwandeln, aber da muss man auch schauen, wo ist da Platz. Der Kader ist ja auch sehr voll. Ich habe auch mit Julian, unserem NXT-Fachmann, gesprochen. Er meinte, er würde ihn natürlich in der relativ schwachen Männer-Division zurückbegrüßen, aber wir reden ja auch vom 39-Jährigen. So. Also ja, da muss man halt gucken, wie da die Möglichkeiten sind. Er hat natürlich, glaube ich, einen Triple H, einen recht großen Fan, von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass er da unterkommt, aber ich sehe ihn da jetzt nicht den Riesen-Run hinlegen. Aber nee, Riesen auch nicht, da bin ich bei dir. Das wird man dann sehen, ja. Okay, dann kommen wir mal zum ersten Match und damit auch zur Dynamite-Ausgabe vom vergangenen Mittwoch. Da hatten wir Will Ospreay gegen Buddy Matthews und der Dynamite-Bericht wurde von unserem Lieblings-WI-Autoren verfasst. Bist du eigentlich der MJF von WI geworden oder was ist hier los? Also. Ja, nee, wenn ich die Moderation im Podcast habe, dann kann ich auch mal ein bisschen mich selbst loben. Macht ja sonst keiner. Zu Recht. Hatten wir Will Ospreay gegen Buddy Matthews und ich hatte auch schon bei der Dynamite-Ausgabe dann selbst dazu geschrieben, sehr starkes Match, absolute Empfehlung und wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, das im Podcast zu wiederholen, dann tue ich das auch gerne. Für mich war das ein sau, sau gutes Match, vielleicht eines der besten Matches bei den Weeklies in den vergangenen Wochen, ist natürlich auch immer subjektiv. 5 Minuten mehr, also das ging jetzt knapp 13 Minuten und ich hätte persönlich garantiert die 5 Sterne ausgepackt, sowas vielleicht ein bisschen zu kurz noch dafür. Sehr viel Tempo, finde ich eine super Chemie zwischen den beiden. Zwischenzeitlich auch so Reversal-Ketten drin, die über 1-2 Minuten gefühlt gingen. Also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, als jemand, der gar nicht so unfassbar viel Bock auf diese Dynamite-Ausgabe 5 Minuten vor Beginn nachts um 2 hatte, war ich danach auf jeden Fall wieder sehr drin. Sieger war natürlich erwartbar, ohne jede Frage. Und danach noch das, was wir jetzt eben die ganze Zeit angesprochen haben. Ospreay sagt, Matthews braucht so gesehen seine Familie eigentlich gar nicht. Er könnte auch auf eigenen Beinen stehen, Championships gewinnen und so weiter, bietet auch seine Unterstützung an, dass wenn er nochmal jemand in seiner Ringecke bräuchte, er da auf jeden Fall zu haben wäre. Jetzt natürlich auch an dich gefragt, hast du es ähnlich positiv gesehen oder ist das zu sehr meine subjektive Meinung gewesen? Ja, Ospreay macht eigentlich das, was Sheamus irgendwie immer sagt, Banger after Banger after Banger. Also ja, Ospreay hat jetzt irgendwie in den ersten 10 Tagen, 9 Tagen, 8 Tagen von 2025 gefühlt schon ein paar Kandidaten fürs Match des Jahres rausgehauen. Wahnsinn. Und ja, Buddy Matthews hat auch einmal mehr unter Beweis gestellt, warum er bei AEW unter Vertrag steht, weil der Junge ist einfach auch richtig, richtig gut im Ring. Auch wenn er ja im House of Black nie so richtig glänzen konnte, war das schon so ein Moment, der vielleicht ein Startschuss für ihn sein könnte. Wo man da jetzt genau hin will, ob man überhaupt irgendwo hin will, außer aus dem House of Black raus, weiß ich nicht. Aber für Buddy Matthews würde ich es mir einfach wünschen, weil der hat einfach ein krankes Gesamtpaket. Ja, also würde mich freuen, wenn es für den so weitergeht und wir von dem in den nächsten Wochen und Monaten noch ein paar mehr dieser Matches sehen. Und es gab dann auch bei X eine Reaktion von Buddy Matthews nach der Show, der hat gesagt, Ospreys Worte sind nicht auf taube Ohren gestoßen. Ja, das eigentlich nur noch mal als kleiner Zusatz. Frage ist halt natürlich, wie weit könnte die Reise halt für Buddy Matthews alleine gehen? Also, du hast ja schon vollkommen richtig gesagt, im Ring ein krasses Gesamtpaket. Also, er ist sowohl ein guter Highflyer, hat aber auch gefühlt Muskeln für 4 Personen. Also er kann ja auch die Seite bedienen, wenn jetzt sein Gegner nicht allzu viele Kilos auf die Waage bringt. Wahrscheinlich der größte Kritikpunkt an ihm ist, dass seine Skills am Mikrofon nicht so nennenswert sind, obwohl er, finde ich, trotzdem sehr charismatisch ist, wenn er halt nicht so gesehen reden muss. Also im Ring, finde ich, hat er trotzdem ein sehr krasses Charisma. Oder Charisma? War das eigentlich die richtige Aussprache davon? Ich würde Charisma sagen. Dann sage ich Charisma. und ich sag mal, ein guter Midcarder ist er auf jeden Fall. Und bei den 34 Millionen Midcard-Titeln, die halt gerade bei AEW so ein bisschen am Rumfliegen sind, kann er wahrscheinlich einen davon auch abgreifen irgendwann mal. Viel mehr dürfte dann aber wahrscheinlich auch nicht drin sein, oder? Also, ja, höchstens halt in der Gruppierung. Also vielleicht nochmal ein cooles Tag-Team oder so, aber so richtig als Aushängeschild der Liga glaube ich jetzt auch nicht. Aber Upper Midcard würde ich ihm halt schon zutrauen. So. Also vielleicht mal, also ne, könnte jetzt auch mal reinrutschen über so ein Gauntlet-Match vielleicht. Aber ja, dass er da jetzt wirklich die Liga trägt, das sehe ich jetzt auch nicht passieren. Aber muss ja vielleicht auch nicht. So ein guter Midcard-Titel, vielleicht auch in irgendeiner Gruppierung, wo einer für ihn noch mal ein bisschen Quatsch und ein geiler Tech-Team-Run, sowas würde ich ihm schon zutrauen. Und bekanntermaßen ist er ja auch mit einer nennenswerten WWE-Dame liiert. Deswegen glaube ich auch, oder bin mir eigentlich schon fast sicher, dass die irgendwann auch noch mal zusammen in einem Roster sein werden. Also ich will jetzt nicht Gerüchte aufmachen, wo keine sind, aber ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren noch mal einen Buddy Matthews bei WWE wieder sehen werden, weil Rhea Ripley bei AEW etwas unwahrscheinlicher sein könnte. Springen wir dann aber erstmal zum letzten Segment der Show, weil auch da ein gewisser Herr Ospreay wieder vorgekommen ist. Viel wichtiger aber an der Stelle eigentlich, dass Omega zurückkam. Lang erwartet, er hat sogar das letzte Segment der Show bekommen, was ja für eine AEW Weekly unwahrscheinlich ist, dass wir da jemanden haben, der die Show mit einem Segment beenden darf. Meistens ist es ja dann doch ein Match. Kam auch zu einer neuen Musik heraus. Erstmal gerade die Frage an dich, wie findest du die? Weil ich damit irgendwie nicht ganz zufrieden bin. Für mich ist die sehr videospielmäßig. Ja, ja, ich glaube, aber das ist ja auch Absicht. Omega ja auch großer Videospiel-Fan und so. Hat sich da ja, jetzt werde ich wahrscheinlich gehasst, aber mit irgendwelchen Größen aus der Videospielmusik Industrie, glaube ich, zusammengesetzt. Wenn ich das meine richtig, Final Fantasy. Ja, ich meine auch. Ich wollte es jetzt nur nicht aussprechen, falls es falsch ist. Ich meine auch, wäre von Final Fantasy gewesen. Ist er ja auch großer Fan und ich glaube, sein Finisher ist ja auch irgendwie abgeleitet von einer Figur oder irgendwas. Also ja, da verwundert es nicht. Es ist auch nicht unbedingt meine Welt, aber ich fand Kenny Omegas Entrance-Musik war ich generell noch nie der Riesenfan von. Ich meine, die letzte fand ich eigentlich ganz cool. Also zumindest auch jetzt besser als die aktuelle, aber naja, also mir fehlt einfach so ein bisschen so ein Highlight-Faktor an der Musik, dass es irgendwie sich zu was Größerem aufbaut. Sei es bei einem Ospreay, wo dann die ganzen Fans Ospreay brüllen können, das fehlt mir da irgendwie so ein bisschen. Das hat gefühlt keine Höhen und Tiefen. Also irgendwie was animiert. Ja, ich bin auch nicht der allergrößte Fan, aber ja. Okay, ist ja auch nur eine Kleinigkeit am Rande. Jedenfalls, Omega spricht dann über sein letztes Jahr, was natürlich für ihn sehr, sehr hart gewesen sein muss. Spricht über seine Krankheit und den Verlauf davon. Dass auch Ärzte meinten, dass es unrealistisch ist, dass er jemals wieder im Ring stehen könnte. Jetzt hat er ja schon am Wochenende gezeigt, dass er immer noch wahnsinnig gute Matches in ihm drinstecken hat. Don Callis kommt dann dazu, der kann aber gar nicht so wirklich was sagen, weil dann direkt schon ein Kenny Omega auf ihn zurast. Daraus entsteht ein Brawl mit Lance Archer, Brian Cage, auch Kyle Fletcher kommt dazu. Selbstverständlich wird dabei dann auch gesellt, dass die Schläge in die Magenregion dann natürlich besonders hart sitzen. Es gibt dann aber den Save von Will Ospreay, aber auch ein Staredown zwischen Ospreay und Omega. Jetzt ist hier natürlich die Frage, was passiert jetzt an der Stelle mit den beiden oder den ganzen Leuten, die gerade irgendwie vorgekommen sind? Frage, bewusst kein Takeshita, dass man seinen Titel außen vor lässt. Kommen da jetzt vielleicht die Bucks hinzu und dann kriegen wir Elite gegen Don Callis, so gesehen als Ersatz, dass wir jetzt keine Omega gegen Elite-Story bekommen haben. Auf welcher Seite steht Ospreay dann vielleicht diesmal auf der Seite von Omega und nicht gegen ihn? Such dir einfach mal einen Aspekt davon raus. Ich stelle dir wieder die ganz leichten Fragen dieses Podcasts. Was ist das langfristige Booking von Kenny Omega? Erstmal würde ich sagen, an der Seite von Ospreay, auch wenn es da jetzt nochmal einen Stairdown gab, die beiden werden bestimmt auch nochmal gegeneinander im Ring stehen, aber das ist ja nach dem Segment jetzt erstmal, glaube ich, ein bisschen unsinnig, außer die zerstreiten sich direkt in einem, ich sag mal, vielleicht Tag-Team-Match gegen Brian Cage und Lance Archer oder so, keine Ahnung. Ich glaube, dass Ospreay erstmal Richtung Australien nochmal gegen wie heißt der große Mann, Kyle Fletcher, geht. Ja, Omega sehe ich irgendwann gegen Okada gehen, aber das deutet sich ja jetzt noch gar nicht an. Vielleicht wird es dann tatsächlich irgendwie nochmal Takeshita oder so. Ich meine, machen wir uns nichts vor, Lance Archer und Brian Cage sind halt deutlich zu klein, um halt dauerhaft Gegner für ihn zu sein. Einen Weil Lance Archer auch schon relativ groß ist. Aber einen der beiden hat er jetzt ja, glaube ich, auch spricht er jetzt am Samstag, ne? Brian Cage bekommt dann nächste Woche Mittwoch bei Dynamite. Nächsten dabei Mittwoch war es. Nee, Quatsch, am Samstag. Am Samstag. Doch, Notizen sind durcheinander, mein Fehler. Ja, okay, genau. Das spricht für mich erstmal, dass er halt gegen die Callis Family erstmal antritt. Ich meine, vielleicht bekommen wir auch Omega gegen Kyle Fletcher. Fletcher sind sie ja auch hart am, das ist ein schöner Satz, den sind sie ja hart am Pushen. ja, den pushen sie ja gerade relativ offensichtlich. Vielleicht geben sie dem auch ein Match dann gegen Omega in Australien. Könnte ich mir auch vorstellen, aber ja. Ich meine, erstmal sollte man schon gucken, solange Omega noch kann, dass wir halt auch bei AEW nochmal ein Match gegen sowohl Ospreay als auch Okada bekommen. Damit jetzt nicht zu lange warten. Ja, ich sehe es ähnlich, wobei ja, es einfach generell schwierig ist, weil damit hat man jetzt viel angedeutet, was aber bei AEW auch nicht mal zwingend was heißen muss. Wir hatten jetzt eine Elite-Story, die eigentlich dafür prädestiniert war, dass halt dann da irgendwann ein Omega eingreift. Ob es da jetzt zu lange gedauert hat, bis er wieder fit wurde oder was da jetzt ansonsten das Problem war, weiß man nicht. Vielleicht kommen sie auch nochmal zurück. Jetzt waren ja alle vier davon in diesem Jahr zumindest ja noch nicht bei AEW zu sehen, beziehungsweise halt Okada war letzte Woche ja nur mit einem Einspieler kurz dabei und hat da ja eigentlich schon wieder was angedeutet. Deswegen, wenn man die Bucks an die Seite von Omega stellt, dann müsste man ja auch damit die Elite, wie man sie jetzt aus dem letzten Jahr kannte, zumindest wieder aufbrechen, weil Omega gegen Okada ja sehr wahrscheinlich ist, dass wir das irgendwann wieder bekommen. Aber ja, man muss auch kritisch sagen, AEW hat auch leider in den letzten Monaten gezeigt, dass Andeutungen für irgendwelche Storylines oder so nicht immer zwingend heißen müssen, dass wir das auch wirklich irgendwie bekommen. Also jetzt ganz kurzfristig betrachtet bekommen wir erstmal Omega gegen Brian Cage. So viel steht fest. Das wird auch Omega gewinnen. Dann wird es mit Sicherheit nochmal Omega vielleicht gegen Lance Archer geben und dann kommen wir vielleicht zu dem Punkt, oder vielleicht muss es nicht mal zwingend gegen Archer gehen. Am Samstag haben wir vielleicht dann das Szenario, dass danach noch Lance Archer eingreift und die beiden greifen halt dann Omega an. Ospreay macht den Save und danach die Woche bekommen wir ein Tag Team Match zwischen den beiden. Ich bin aber auch voll bei dir, dass wir erstmal wahrscheinlich Ospreay gegen Fletcher dann jetzt nochmal in Australien bekommen, was so ein bisschen bedeutet, dass Omega eigentlich keinen so richtigen Gegner in der Don Callis Family hat, weil wenn du ihn dann doch gegen Takeshita stellst, dann müsstest du ihm ja fast den Titel von Takeshita geben und dann wäre ein Match gegen Okada wieder ein bisschen schwieriger. Ja, man muss halt sagen, der Don Callis Family fehlt irgendwie so der große Endboss irgendwie, so der große Anführer, also Don Callis ist halt der Anführer, klar, aber der steigt natürlich nicht in den Ring, aber so selbst Takeshita ist ja so ein Upper Mid-Kader und irgendwie nicht der logische, ich sag mal, Fädenabschlussgegner für einen Kenny Omega. Also ich meine, selbst wenn du jetzt mal die ganze Story um Okada außen vor lässt, was soll der denn mit dem Titel? Also mit so einem International-Titel ist es ja, glaube ich. Also Omega ist ja jetzt nun mal einer der größten Stars, den die Liga hat und alles unter dem World-Title ist ja für den absoluter Quatsch. So, das kannst du mit dem Okada machen, der halt relativ neu noch in der Liga ist und ne, aber das machst du ja nicht beim Kenny Omega, dem gibt es ja keinen Midcard-Titel. So. So, irgendwie fehlt da so der Kontrahent in der Callis Family, wo ich jetzt sagen würde, yo, es läuft jetzt darauf hin und am Ende bekommen wir halt Anführer der Don Callis Family gegen Omega, weil das ist nun mal Takeshita und irgendwie eine Nummer zu klein. Also mein Wunschbooking an der Stelle wäre höchstens, dass Omega Takeshita den Titel abnimmt und dann gegen Okada geht und wir Verein International gegen Intercontinental ist WWE. Und dann könnte man ja höchstens schon es damit legitimieren, Omega einen Midcard-Titel zu geben, indem man halt das nutzt, um halt die zu vereinigen. Aber das ist jetzt sehr viel in ein paar Monate in die Zukunft reingeraten. Ich finde es einerseits positiv betrachtet sehr interessant, was sie machen, weil sie allein durch dieses eine Segment jetzt gerade sehr viel Potenzial aufgebaut haben und andererseits befürchte ich fast ein bisschen, dass daraus nicht so richtig was Gutes wird, einfach weil ich mir gerade nicht ganz vorstellen kann, wie man damit die nächsten Wochen füllen möchte, plus ich hätte mir auch eigentlich gewünscht, dass ein Omega zurückkommt und halt relativ schnell gegen Mox geht, weil das einfach gerade gefühlt die beiden größten Stars der Company irgendwie sind. Und Onega wird halt jetzt erstmal in einer, ja, hart gesagt, Midcard-Fehde zwischengeparkt, weil das ist halt gerade immer noch nur, in Anführungszeichen, die Don Callis-Family, die nur den International Title haben. Und gedanklich ist ja gerade Omega noch wirklich meilenweit von einem Moxley entfernt. Aber das ist eigentlich der Punkt, wo er sein muss. Hättest du halt Ospreay irgendwie in der Don Callis-Family gehalten? Also, weißt du, trotz aller Differenzen, bliblablub, hätte man sagen können, komm, irgendwie wird der nochmal da eingespannt und dann hättest du halt den großen Endgegner, sag ich mal. Aber das hast du halt nun mal nicht mehr. Ospreay ist ja absolut Babyface und keine Chance, dass der irgendwie für die Callis-Family dann nochmal den Lakai macht. Gerade nach den Aktionen jetzt auch mit Kyle Fletcher und so. Ja, schwierig. Also ich sehe jetzt höchstens, dass man Fletcher nochmal pushen will und den dann eventuell gegen Omega stellt. Jetzt meine einzige Idee, die ich da hätte. Ja, das ist auf jeden Fall was, da wird man jetzt die nächsten ein, zwei Wochen so ein bisschen abwarten müssen. Ich glaube, kurzfristig bin ich mir relativ sicher, dass es dann irgendwie darauf hinauslaufen wird, dass ein Tag-Team-Match mit Ospreay gegen die beiden Powerhouses, also Lance Archer und Brian Cage. Ich glaube, die haben auch irgendeinen Namen als Tag-Team, aber der fällt mir gerade nicht ein. Dafür sind sie vielleicht auch nicht relevant genug. Und ab dann ist es dann die Frage, was man macht. Bevor wir weitergehen, ein Punkt, den ich eben fast überlesen hätte, was ich mir aber zumindest auch beim Live-Gucken noch notiert hatte, dass ich finde, ein Omega hatte komische Reaktion irgendwie während seiner Promo, also im ersten Teil, bis halt dann Don Callis rauskam, weil irgendwie die Fans waren nicht so zu 110% dabei, die fand ich außergewöhnlich schwach in dem Moment und Omega hat halt dann extra ein paar Mal ein paar Pausen gelassen zwischen einzelnen Sätzen, wo ich eigentlich dachte, das ist so der Moment, wo die Fans jubeln sollten oder vielleicht irgendwie ein Fangesang anstimmen mit You Still Got It oder keine Ahnung was oder Welcome Back oder so, aber das kam halt irgendwie alles nicht, deswegen fand ich das sehr seltsam und es wirkt auf mich fast so, als wenn Omega sich das irgendwie von den Fans irgendwie anders gewünscht hätte. Vielleicht ist mir das aber auch einfach nur live dann falsch aufgefallen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, hast du es anders gesehen, weil das fand ich zumindest etwas seltsam dafür, dass ja AEW-Fans meistens eigentlich sehr gut sind. Ja, die Pause, also ich habe eine größere Pause halt wahrgenommen, das war wo in dem Moment, wo er sagte, dass er nicht wusste, ob er irgendwie seinen Frieden damit schließen soll, nicht mehr in den Ring zurückzukehren und so und ich weiß nicht, ob er da den Tränen so ein bisschen nah war oder so. Da gab es nämlich so ein bisschen aufmunternden Applaus vom Publikum. Ansonsten ist mir das jetzt nicht so krass aufgefallen wie dir, muss ich sagen. Bei AEW würde ich halt auch nie ausschließen, dass deren Tonabmischung halt auch nicht die allerbeste ist und man vielleicht deswegen ein paar Reaktionen nicht so mitbekommen hat. Aber ein, zwei, drei Pausen hat er definitiv gemacht. So voll war die Halle ja auch mal wieder nicht vielleicht. Ja, das ist deswegen dann auch einfach ein bisschen leise. Ich glaube, wir hatten 2.500 Zuschauer da. Ja. Aber es ist mir jetzt nicht so negativ oder so groß aufgefallen. Dann an alle Zuhörer gerichtet, da würde es mich wirklich mal sehr interessieren, wie ihr das vielleicht gesehen oder mitbekommen habt, weil ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeschaut, also ich habe mir nicht nochmal das Segment im Real Life angeguckt, aber das ist mir zumindest da aufgefallen, weil ich damit krasseren Fanreaktionen zumindest gerechnet hätte. Es sind übrigens die Murder Machines. Die Murder Machines, natürlich. Mhm. Wie hätte ich das vergessen können? Gehen wir dann mal zur Tag-Team-Division. Also praktisch zu dem Segment, was halt nach dem Opener von Dynamite passiert ist. We hurt people. Jawohl. Genau das. Bevor wir aber zu denen kommen, gerade noch kurz der Einwurf von Collision. Da gab es nämlich ein World Tag Team Titelmatch, das Private Party gegen Action Andretti und Leo Rush gewinnen konnte. Ich weiß nicht, ob du zu dem Match irgendwas zu sagen hast, weil sonst würde ich gerade direkt zu Dynamite weitergehen. Nö, spring ruhig. Okay, also das Einzige, was ich mir dazu noch aufgeschrieben habe, war, dass ich schon finde, dass irgendwie ein Schritt in die richtige Richtung war, Collision-Titelmatches zu geben, aber so ein Match braucht halt definitiv mehr Aufbau, damit es relevanter wird. Trotzdem hat Private Party gedacht, komm, schmeißen wir eine Private Party-Party, die aber gar nicht so private war, weil die wurde relativ schnell vom Hurt Syndicate unterbrochen. Auch generell ist eine Party nicht so private, wenn die halt im, weltweiten Fernsehen ausgestrahlt wird, aber das ist vielleicht eine andere Logik. Aber es hing ein Absperrband davor. Es hing ein Absperrband davor und es waren halt 5, 6 Frauen da, die gefühlt von allen ignoriert wurden. Die jetzt da gewesen wären, oder nicht? Habe ich auch gedacht. Die wussten auch gar nicht, was sie machen sollen. Die standen da mit ihrem Champagnerglas ein bisschen irgendwo hingegrinst, leck mir am Ärmel. Die haben wahrscheinlich noch nie eine Wrestling-Show gesehen und dachten sich gerade, was sind das für Clowns hier? Was mache ich hier? So, wo soll ich überhaupt hingucken? Eigentlich wollte ich Medizin studieren und jetzt bin ich mit dem Champagnerglas im Wrestling gelandet. Naja, Hurt Syndicate kommt dann dazu. Die Champions waren relativ überrascht, dass Bobby Lashley ein Titelmatch angesprochen hat. Ich war da ehrlich gesagt nicht so überrascht, weil ich dachte mir schon, dass das Hurt Syndicate nicht dann dazu kommt, um eine Private Party zu partien. Jedenfalls, sie haben halt die Herausforderung ausgesprochen. Danach kam es dann noch direkt zum Match Bobby Lashley gegen Mark Briscoe. Das fand ich sogar ganz cool gemacht, dass Bobby Lashley dann einfach nach dem kurzen Segment einfach Richtung Ring geht und dann geht es direkt weiter. Match war vollkommen solide. Danach gab es noch einen Beatdown gegen Briscoe, Save von Private Party. Und immerhin haben wir hier wieder eine Story, die wahrscheinlich in den nächsten Wochen zu einem Titelmatch führen wird. Und vielleicht mal wieder zu einem Titelwechsel. Das halte ich zumindest für nicht ausgeschlossen. Wenn man Hurt Syndicate mal irgendwie ein bisschen Relevanz geben will, so, aber vielleicht auch Wunschdenken, weil Private Party... Ich brauche sie nicht mehr, aber ich glaube, wer mich schon mal in diesem Podcast gehört hat, weiß, dass ich von denen eh nicht der ganz, ganz große Fan bin. Man hat es jetzt irgendwie versucht und ja, gib meinetwegen ruhig dem Hurt Syndicate mal die Titel. Ja, ich sehe es auf jeden Fall auch so. Also Private Party hat allein schon durch die Tatsache, dass sie beispielsweise nicht bei World's End überhaupt dabei waren, zeigt schon, dass die einfach nicht so der Draw sind, wie... Ich will mich jetzt nicht in den Elfenbeinturm setzen, aber wie ich es auch vor dem Titelwechsel schon erwartet habe. Und da weiß ich nicht, sie sind halt immer noch für mich ein Midcard-Team, die jetzt auch nur eine Titelverteidigung gegen Action Andretti und Leo Rush haben, was maximal Midcard ist. Bobby Lashley hat jetzt schon Pay-Per-View-Sieg gegen Swerve. Die ziehen wahnsinnig gute Reaktionen, sogar bessere, als ich es erwartet hätte. Ich finde die super angenehm zu schauen, auch in Shelton Benjamin besonders, wirklich gute Matches in den Weeklies. Also da bin ich auf jeden Fall ganz bei dir, da würde ich mir auch ein Titelmatch definitiv wünschen. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass die Zuschauer We Hurt People mitgechantet haben, obwohl ich da nicht noch geschrieben habe? Das ist mir sogar wirklich auch aufgefallen. Ich finde es herrlich, dass diese unfassbar, ich will nicht sagen dämlich, aber seltsame Line in diesem Intro auf einmal gerade overgeht, weil bei mir ist sie nur sehr ironisch overgegangen. Ich wollte ja eigentlich noch schreiben, weil wir uns ja immer so ein bisschen drüber lustig gemacht haben. Auf einmal höre ich so, was ist das denn? We hurt people. Ach nee, gibt's ja gar nicht. Ja, also vielleicht merkt man auch an dem Punkt, dass ich doch kein Booker werden sollte, weil vielleicht war es der Plan, dass diese Line overgeht. Ich habe es für unmöglich gehalten, aber es geht anscheinend wirklich over. Ja. Aber ja, die Frage ist halt höchstens, wann es zu diesem Titelmatch kommen wird, weil ich hatte es ja auch letzte Woche schon öfter mal gesagt, wir haben jetzt einfach in nächster Zeit nicht wirklich ein Pay-Per-View anstehen. Also wir haben jetzt natürlich noch Grand Slam in Australien, wobei ich mir da immer noch wieder nicht ganz sicher bin, ob das wirklich der Pay-Per-View ist oder nur eine Special-Ausgabe von Dynamite. Und dann steht halt auch erst Revolution im März an. Ist halt die Frage, bringt man das Match dann schon bei einer Dynamite, macht man dann eine Match-Serie draus oder zieht man vielleicht wirklich die Story bis zumindest Grand Slam, aber selbst das wären jetzt ja immer noch, lass mich gerade kurz rechnen, 5 Wochen. Guter Monat, ja. Die man damit durchziehen muss. Da weiß ich gar nicht, ob das gerade so viel Material hergibt, um dann eine Story 5 Wochen zu ziehen. Also, ich glaube schon, dass es ein Pay-Per-View ist, weil es ist nun mal ein Samstag. Okay. So, ja. Deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass sie das als Pay-Per-View aufziehen werden. Und dann ist Revolution Anfang mehr, also so lange auf keinen Fall, aber wie du sagst, Mitte Februar finde ich schon relativ lang und ja, Hurt Business, keine Ahnung, es gibt ja gute Tag-Teams so und da würde ich eher Hurt Business gegen die Outrunners oder so nehmen als Hurt Business gegen Private Party, also meinetwegen können sie das halt wirklich, jetzt am Samstag noch offiziell machen, hier nächster Mittwoch ist ja, glaube ich, eine recht besondere Ausgabe, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat, glaube ich, TBS, AEW gesagt, so, ey, das ist für uns irgendwie wegen Werbung oder was weiß ich, eine wichtige Ausgabe, deswegen ist das ja auch so eine Special-Ausgabe mit einem Moxley-Titelmatch und so weiter und so fort, meinetwegen können sie nächste Woche auch noch ein Tag-Team-Titelmatch draufpacken, also wäre ich jetzt nicht abgeneigt. Ja, vor allem schön, dass wir einfach dann in der, dann ist es die vierte Aus, nee, die dritte Ausgabe in diesem Jahr? Dynamite war am 1. am 8. und dann am 15. Ja. Okay. dass wir einfach gefühlt gerade fast jede Dynamite-Ausgabe halt eine Special-Ausgabe ist. Also letzte Woche war es noch Fight for the Fallen. Jetzt haben wir, glaube ich, nichts gehabt. Dann haben wir nächste Woche, wie du gerade gesagt hast, Maximum Carnage. Und ich glaube, die letzte im Dezember war auch noch eine Special-Ausgabe. Ich glaube, 3 von 4 im Dezember oder so waren, glaube ich, ja, Special-Ausgaben irgendwie. Also wir hatten Holiday Bash, Dynamite on 34th Street hatten wir noch. Und hier der Game of Thrones Andeutung, Winter's Coming. Ja, genau. Hatten wir auch noch im Dezember. Also, ja, man kann halt da jetzt auch kritisch sagen, wenn jede Ausgabe eine Sonderausgabe ist, ist keine Ausgabe mehr eine Sonderausgabe. Oder ganz philosophisch, dann ist die Ausgabe, die keine Sonderausgabe ist, die wahre Sonderausgabe. Aber, ja gut, ich meine, ich freue mich über jede gute Weekly, darüber möchte ich mich nicht beschweren, aber ich finde es zumindest gerade schon auffällig, dass irgendwie jede Dynamite-Ausgabe einen Zusatznamen hat, der in 9 von 10 Fällen eigentlich keine richtige Bedeutung hat, weil ich weiß nicht, was Maximum Carnage für eine Dynamite-Ausgabe bedeuten soll. Aber gehen wir mal weiter. Du hast es gerade schon angesprochen. Wir bekommen ein Moxley-Titelmatch in der kommenden Woche und dafür gab es jetzt ein Casino-Gauntlet-Match. Da konnte sich Powerhouse Hobbs gegen Jay White, Hangman Adam Page, Wheeler Yuta, Ricochet, Adam Cole, Daniel Garcia, Roderick Strong, Lance Archer, Kyle O'Reilly und Jeff Jarrett durchsetzen. Match ging 26 Minuten und 30 Sekunden, relativ lange, natürlich auch erwartbar bei einem Casino-Gauntlet-Match. Du hast so viele Leute, die du irgendwie einbringen möchtest oder musst. Ich beschwere mich nicht, gutes, spaßiges Match, hat mich wirklich die knappe halbe Stunde durchgehend unterhalten, aber auch überraschender Sieger. Also vielleicht gab es generell ein paar wenig Stars in dem Match. Wir hatten jetzt beispielsweise keinen Ospreay, kein MJF oder wer halt sonst noch möglich gewesen wäre. Aber wahrscheinlich jetzt dementsprechend halt auch nur ein Übergangsgegner für Moxley. Oder bist du so ganz optimistisch und bekommen wir Powerhouse Hobbs als World Champion in der kommenden Woche? Also eigentlich hattest du ja nur 2 Topstars drin, wo du zumindest rein theoretisch glaubwürdig hättest denken können, dass der Titel wechselt. Das waren die beiden, die es halt eröffnet haben. Also Hangman Page und Jay White. Beim Rest vom Stand her momentan ja überhaupt nicht. Also dementsprechend lautet meine Antwort natürlich auch, dass Powerhouse Hobbs den Titel nicht gewinnen wird. Aber ich glaube, das ist gar nicht unbedingt nur das Problem des Standings der Leute, weil eigentlich ist die Matchart ja wirklich dafür ganz gut konzipiert, einfach auch mal jemandem so ein Match zu geben und dann eventuell auch die Möglichkeit offen zu haben. Aber es gibt ja auch die ganze Story um die Death Riders überhaupt nicht her. Also da reden wir jetzt eigentlich auch schon wieder viel zu lange drüber, dass da eigentlich gar nichts passiert. So, Moxley rennt mit seinem Koffer rum, keiner weiß, was in dem Koffer ist, warum er den mitnimmt. Und irgendwie geht da nichts voran, außer dass Moxley und seine Truppe immer mehr Leute terrorisiert. Und da wäre es eigentlich auch fast egal gewesen, ob Jay White oder Adam Page das Match gewinnen, weil auch da hätte man ja sagen müssen, so die Story um die Death Riders ist einfach immer noch nicht irgendwie an einem Endpunkt. Ich würde mir da einfach wünschen, dass es da mal ein bisschen weitergeht, dass wir auch wieder an einen Punkt kommen, wo es glaubwürdig ist, dass die Storyline, naja, zumindest weitergeht. Sie muss ja nicht enden, aber dass die Death Riders halt mal irgendwie so einen kleinen Rückschlag erleiden. So. Und irgendwie hat man immer noch das Gefühl, wir sind da ganz am Anfang und es müsste jetzt mal was erzählt werden. Ja, für Powerhouse Hobbs freue ich mich grundsätzlich. Ich mag ihn sehr gern. Ich mag auch einfach, dass sein Finisher ein Spinebuster ist. Und bevor ich dich jetzt zu Wort kommen lasse, muss ich sagen, dass Ricochet so als Heel funktioniert, hätte ich ja nie gedacht. Aber wie er die Musik von Swerve Strickland abspielte und Hangman Page eigentlich auch schon fast wieder eine posttraumatische Belastungsstörung bekam. Einfach großartig für mich der Moment, wie Ricochet reinkam mit seiner Einzugsmusik. Also das war für mich so das kleine Highlight in diesem Match. Stimme ich absolut zu. Ich habe es mir sogar vergessen, den Podcast aufzuschreiben, sonst hätte ich das natürlich auch noch erwähnt. Fand ich aber auch sehr, sehr cool und sehr gelungen und auch einfach so ein Detail, um halt auch einen Ricochet weiter over zu bringen, was auch einfach gut funktioniert hat. Ich glaube, du hast es ja gerade auch so gesehen, dich selbst, ich will jetzt nicht sagen korrigiert, aber du hast es ja dann beim zweiten Mal dann anders formuliert. Du meintest ja gerade, dass Death Riders noch nicht an einem Endpunkt sind. Für mich haben sie eigentlich die Startlöcher noch gar nicht so richtig verlassen. Ja. Also wir sind gefühlt an exakt dem gleichen Punkt, wo wir vor, boah, wie lange ist es jetzt her? Drei Monaten ja, ungefähr sind. 2 bis 3 Monate hätte ich es auch gesagt. Die Gruppierung steht an sich mit den Mitgliedern. Es wird die ganze Zeit gemunkelt, dass es jemanden dahinter gibt, den kennen wir nicht. In dem Koffer ist anscheinend der Titel drin, aber man hat ihn seit Monaten nicht gesehen, also ist da vielleicht auch doch was anderes drin. Wir haben an sich keine Ahnung und ja, das halbe Roster macht irgendwie Jagd auf ihn. Eigentlich ist Jay White und Hangman da auch noch nicht ganz raus, beziehungsweise zu einem Hangman kommen wir halt gleich noch zu, was halt bei Collision passiert ist. Auch ein Orange Cassidy hat eigentlich gesagt, er wird nicht aufhören, ihn zu jagen, bis er den Titel verloren hat. Der war jetzt in der Woche gar nicht da. Ein MJF hat gesagt, er möchte Champion werden. Jeff Jarrett hat das eigentlich auch gesagt. Dazu kommen wir auch gleich noch. Und zu einem Adam Copeland, beziehungsweise Cope, wie er jetzt nur noch heißt, ebenfalls. Also an sich ganz cool, dass halt viele irgendwie Jagd auf ihn machen. Aber wir brauchen da halt mal so ein bisschen Fortschritt in dieser gesamten Story. Für Hobbs freut es mich an sich auch. Du hast es ja eigentlich auch gerade richtig gesagt, was ich eben eigentlich ein bisschen zu kritisch formuliert habe. So ein Match ist ja eigentlich mal da, um dann auch mal so jemandem halt dann die Möglichkeit zu geben. Er hat ein One-Number-One-Contenders-Match gewonnen. Damit ist er auf jeden Fall der legitime Hauptherausforderer. Und wenn die nächste Woche ein gutes 15-Minuten-Match auf die Beine stellen, dann ist das ja auch okay. Und Hobbs wird dann wieder wahrscheinlich andere Aufgaben bekommen. Ja. Dann gehen wir direkt mal zur Person, die ich auch gerade schon angesprochen habe, der halt ebenfalls Jagd auf Mox macht. Nämlich Adam Copeland, der halt jetzt wirklich dann nur noch Cope heißt. Bei Collision gab es noch einen Einspieler, wo es eine Warnung der Death Riders gegenüber Cope gab. Bei Dynamite hatte der dann eine Promo, begründet halt sein Handeln mit den Taten der Death Riders gegenüber Bryan Danielson und Darby Allin. Ist, denke ich mal, jedem bekannt, das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Spricht auch über seine Verletzungen, die er sich dann beispielsweise in dem Match gegen Malakai Black geholt hat, weswegen er jetzt halt auch letztes Jahr so viel ausgefallen ist. Oder halt auch früher gegen Eddie Guerrero. Sagt aber, dass er halt dann immer wieder stärker zurückkommt und er hat schon jede Verletzung irgendwie durchgemacht und trotz Verletzungen die Matches beendet und gewonnen, dass er glaubt, dass ein Moxley praktisch nichts machen kann, was ihn wirklich am Boden hält. Und dann kommen die Death Riders, beim Einzug gibt es direkt einen Brawl mit FTA, trotzdem kommen Marina Shafir, Pack und Moxley dann in den Ring zu Cope. Beatdown, erneutes Andeuten einer Plastiktüte und wir kriegen den Save von Powerhouse Hobbs. Ich glaube, das Segment fasst das Ganze ganz gut zusammen. Wir kriegen jetzt erst nächste Woche Powerhouse Hobbs und danach dann wahrscheinlich Adam Copeland wieder als Hauptherausforderer für, keine Ahnung, Grand Slam, Revolution, schauen wir mal, was halt dann als nächstes angepeilt wird. Oder andere Möglichkeit bekommen wir Rated FTR, die einfach Jagd auf die Trios-Title machen und einen anderen Hauptherausforderer, weil das sind so die beiden Optionen, die ich mir ab nächste Woche vorstellen könnte. Ich glaube, dass wir das Trio bekommen, einfach aus dem ganz einfachen Grund, dass ich persönlich glaube, dass man nicht nach Australien fahren wird, ohne Jay White zum Number One Contender für die Show zu machen. Aber das ist der einzige Hintergrund, sonst könnte man Cope sicherlich auch da das Match geben. Ja, aber ich meine, so ein Trios-Titelgewinn, so wäre ja zumindest auch für Rated FTR was, ja, was vielleicht auch ein Startschuss für das Jahr wäre, deswegen, ich könnte mir das eigentlich ganz gut vorstellen. Ja, vor allem auch unter dem Gesichtspunkt, dass, obwohl AEW gerade so viele Titel hat, kommen ja viele von denen kaum vor. Also ja, jetzt bis zu Dynamite hätte ich ja schon fast gesagt, die Tag-Team-Titel sind in den letzten Wochen wahnsinnig irrelevant. Die drei Midcard-Titel sind alle jetzt bei Dynamite nicht vorgekommen, weil Okada nicht da war, Takeshita nicht da war und Daniel Garcia nur Teil des Gauntlet-Match war. Also wir haben auch gerade drei Midcard-Titel, die alle nicht vorkommen. Und der Trios-Titel ja, wird halt gerade gefühlt geopfert, einfach nur, dass jeder in dem Stable gerade mit Gold rumlaufen kann. Deswegen finde ich es da eigentlich auch ganz schön, wenn man vielleicht Rated FTR nutzen könnte, um denen halt irgendwie den Titel zu geben. Bei einem Copeland ist natürlich auch immer die Frage, was irgendwie noch mit Christian Cage gehen soll in den nächsten Monaten. Aber das fände ich zumindest mal wieder einen frischen Wind darin, weil wir so viele Matches jetzt hatten, so viele Segmente bei Dynamite, aber kaum einer davon behandelt die Titel, obwohl wir eine zweistellige Anzahl davon irgendwie gerade hier rumfliegen haben. Wäre ganz wünschenswert und ja, solange, und ich glaube, das ist das, was wir die letzten Wochen immer gesagt haben, solange da nicht sehr viel mehr in der ganzen Death Riders Story passiert, wird eh jeder Number One Contender nur ein Übergangsgegner sein. Also selbst wenn jetzt Copeland bei, was weiß ich, Grand Slam in Australien das Match bekommt, wird er ja nicht den Titel da gewinnen. Nee. Und selbst wenn Jay White das sein würde, wird er da nicht den Titel gewinnen, bin ich mir relativ sicher. Und Sonst ist halt schon die Frage, wen du halt dann als nächstes dann nimmst, wer es schaffen könnte. Aber wie gesagt, die Grundvoraussetzung dürfte da wahrscheinlich sein, dass irgendwie es mit den Death Riders ein wenig vorangeht. Ja, das ist eigentlich genau das Einzige, was jetzt passieren muss erstmal bis dahin. Du wirst halt die so eine Story, in die du ja trotzdem so viel Zeit investiert hast, ja nicht beenden, solange sie quasi noch in den Startlöchern steht, wie du richtigerweise gesagt hast. Wobei die Elite-Story auch letztes Jahr gezeigt hat, dass es eigentlich auch ziemlich egal sein kann. Also. Ja, ich hoffe aber nicht. Also das wäre ja... ja, ich hoffe. Ich meine, AEW steht ja schon total in der Kritik für ihre Storylines und so weiter, ja auch nicht zu Unrecht. Und wenn du jetzt wieder also die Storyline auch noch irgendwie im Sande verlaufen ist, weil Moxie verliert den Titel und die Gruppierung löst sich auf, dann habe ich auch so ein bisschen die Hoffnung verloren. Ja, gefühlt könnte, also ich will jetzt nicht ein ganz neues Fass aufmachen, gefühlt könnte man darüber einen gesamten Podcast füllen, über zum Teil das Fehlen von langfristigem Booking, dass irgendwelche Leute große Siege bekommen, sei es jetzt Bobby Lashley bei World's End gegen Swerve Strickland und ist jetzt im Tag-Team-Geschehen anscheinend. Ein Hangman, der große Siege bekommt, dann zweimal gegen Jay White verliert, um danach trotzdem in einem World-Title-Match an einem Pay-Per-View zu sein. Die Elite-Story ist im Sande verlaufen. Also hier würde es mich nicht mal mehr wundern, wenn das einfach gar nicht irgendwo hinführt und wir in 6 Monaten einen neuen Champion haben oder auf einmal die Death Riders wieder komplett egal sind. Aber ich möchte jetzt nicht zu negativ klingen, bevor hier irgendwas Negatives passiert ist. Von daher da erstmal abwarten, was passiert, aber mit dem ausdrücklichen Wunsch, dass man da halt so ein bisschen jetzt in die Puschen kommt, weil, bitte. Ja, da kommt eben nicht so viel bei rum. Einen anderen Namen aus dem Gauntlet-Match können wir jetzt aufgreifen, der nämlich ebenfalls eine relativ lange Promo bekommen hat, nämlich Jeff Jarrett. Da noch vollständigkeitshalber dazu gesagt, er hat bei Collision innerhalb von 90 Sekunden gegen Aaron Solo gewonnen, aber ich glaube, das ist jetzt hier gerade kaum der Rede wert. Seine Promo wird aber relativ schnell von MJF unterbrochen. Der lobt Double J für seine Erfolge, bezeichnet ihn als Legende, macht sie aber auch über ihn lustig und meinte, dass er das alles googeln musste, weil es so lange her ist. Er bietet aber auch vor allem Hilfe für ein späteres Titelmatch von Jeff Jarrett an, also dass er ihm verhelfen möchte, World Champion zu werden. Dafür ist dann MJF der erste Number One Contender. Jeff Jarrett kontert, dass er halt in seiner Karriere schon alle Höhen und Tiefen überstanden hat und MJF einfach zu jung und unerfahren ist, um das zu erkennen. Er lehnt das Angebot dankend ab und geht darauf hin und lässt einen sehr genervten, wütenden MJF zurück. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hatte jetzt MJF gegen Jeff Jarrett nicht auf meiner 2025 Bingo-Karte drauf. aber es sieht ja sehr danach aus, dass wir irgendwann ein Match zwischen den beiden bekommen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wer das gewinnen soll. Also entweder gießt die Niederlagenserie für Jeff Jarrett weiter, dass er sich irgendwann im Verlauf des Jahres rehabilitiert. Aber wenn MJF da jetzt gegen Jeff Jarrett im Zweifelsfall clean verliert, dann gehe ich aber wirklich an die Decke. Also ich reg mich ja eh schon manchmal über das 50-50-Booking innerhalb von Storylines auf. Aber ein Jeff Jarrett, der jetzt bis vor ein paar Wochen ein unterer Mitkader war, der als Heel gefühlt jedes Match verloren hatte, in dem er irgendwie drin stand. Und meistens waren das sogar nur Tag-Team oder sonstige Multiman-Matches gegen MJF, der potenziell in den Top 3 deiner Company ist. Also das darf nicht passieren. Aber irgendwie stellt AEW so oft Leute gegeneinander, wo ich bei beiden Leuten eigentlich denke, im aktuellen Booking dürfen die nicht verlieren. Aber wer verliert von den beiden? Weil das Match wird es ja definitiv geben jetzt in den nächsten Wochen. Ich könnte mir vorstellen, dass Double J verliert durch den Schlag mit dem Diamantring. Also nicht so super, duper clean. Ich weiß halt nicht, was AEW damit möchte, dass Jeff Jarrett gesagt hat, er möchte nochmal Richtung World Title gehen. Ich finde es halt recht smart, so ein Scumbag wie MJF halt dafür einzusetzen, zu sagen, so, boah, er hat ja gesagt, irgendwie, ey, wer da gerade alles hinter dem Titel hinterher geht, da habe ich gar keinen Bock drauf, so, da begebe ich mich ja in 8 Kriegsgebiete rein, so, aber ich helfe dir, geh du doch mal ins Kriegsgebiet und ich werde dafür Number One Contender, wenn du den Titel hast. Ich finde, das passt natürlich wie die Faust aufs Auge für MJF. Das fand ich relativ smart, aber warum man jetzt Jeff Jarrett als jemand darstellen möchte, der nochmal Richtung World Title geht, ich bin gespannt, ob man mir das nochmal so erklärt, dass ich sage, ach ja, okay, verstehe ich. Momentan sehe ich da wenig Möglichkeiten. Etwas fragwürdig aus meiner Sicht. So bei allen, so toll sie es mit Sting vielleicht auch gemacht haben, bei Jeff Jarrett brauche ich das jetzt wirklich nicht. Man muss halt, also, okay, ich fange anders an. Mein Hot Take dieses Podcasts ist, dass Jeff Jarrett bessere Reaktionen gezogen hat als Kenny Omega bei seiner großen Rückkehr. Also ich finde, ich war überrascht, wie sehr Jeff Jared bejubelt wurde. Klar, hat dann MJF geholfen, weil wenn MJF eine gute Heal-Promo landet, dann muss der Face eigentlich gar nicht mehr so viel machen, um halt natürlich davon die Früchte zu ernten. Ich fand aber auch schon generell, als Jeff Jarrett dann angefangen hat und im Ring stand, bevor MJF dabei war, hat er, finde ich, schon gute Reaktionen gezogen, was aber immer noch nicht heißen soll, dass er diesen Titel bekommen sollte oder irgendwie in einem World-Title-Match steht. Ne? Also, okay, es war auch Tennessee. Aber ich war trotzdem positiv überrascht, was er für Reaktionen gezogen hat. Ja, das stimmt. Die gedankliche Parallele zu Sting, die du gerade schon angesprochen hast, die habe ich auch schon überlegt. Für mich ist dabei einfach der Unterschied, dass Sting erstens für mich die größere Legende ist, wenn wir über Wrestling reden. Mhm. Und zweitens über mehrere Jahre bei AEW halt so dargestellt wurde, wie halt auch ein wirklicher Star. Also er hatte nicht viele Matches, aber er war ja seine komplette Zeit ungeschlagen. Er hat jedes Match gewonnen, auch als Tag-Team, und hat in diesem Tag-Team dann die Tag-Team-Titel gewonnen. Und wie gesagt, Jeff Jarrett war in seinem Sanjay Dutt, Jay Lethal Stable nie mehr als untere Midcard, die als Heels wahnsinnig oft verloren hatten, wenn halt irgendein Tag-Team, also ein Face-Tag-Team in der Midcard einen Sieg gebraucht hat. Und denen halt jetzt wieder so zum Mond hoch zu pushen, ist halt wieder halt eine Sache, wie ich es eben jetzt schon gesagt habe, oft halt innerhalb von Stories und 50-50-Booking, dass es unfassbar schwammig ist, Leute halt irgendwie in eine Card-Region zuzuordnen. Man bildet halt einfach irgendwelche Storylines und innerhalb dieser Storylines sind halt alle sich irgendwie ebenbürtig. Und das in einem Roster mit, keine Ahnung, 30, 40, 50 Leuten, die potenziell halt eine Single-Story bekommen können. Deswegen, ich weiß jetzt auch nicht, wo man hin will. Ich fand das Segment eigentlich gut. MJF ist immer gut am Mikrofon. Und auch Jeff Jarrett fand ich überraschend okay. Weil ich eigentlich erst schon mit den Augen gerollt hatte und dachte, boah, echt, wir kriegen sogar noch eine Jeff Jarrett-Story. Jeff Jarrett-Promo. Aber ich weiß halt auch nicht, wo man damit hin will. Und ich hoffe auch nicht, dass das ein Pay-Per-View-Match zwischen den beiden wird. Aber Stand jetzt würde ich das nicht mal ausschließen. Aber man muss ja auch noch dazu, leider Gottes ja sogar sagen, dass ein Jeff Jarrett aus dem Casino-Gauntlet-Match ja sofort rausgenommen wurde, weil Wheeler Yuta ihn ja Backstage geprügelt hat. Eben der Wheeler Yuta, der ja auch einer der Death Riders ist. Also auch da ist ja immer noch die Aktualität mit der World-Title-Angelegenheit von einem Jeff Jarrett vorhanden. Also ich denke nicht, dass er nach der Promo kein Titelmatch im Laufe des Jahres bekommt. Ja. Doppelte Verneinung. Also ich glaube, nach der Promo, die Anfang des Jahres gehalten hat, dass er auf jeden Fall irgendwo ein Titelmatch bekommen wird. So, ich weiß nicht warum und brauche es nicht, aber davon ausgehen tue ich schon. Also auch mal der Vergleich, Dustin Rhodes ist gerade auch in seinem Gefühl, also der ist gefühlt seit 4 Jahren in seinem letzten Jahr, aber Dustin Rhodes ist ja an einer ähnlichen Stelle als Legende, war vielleicht nicht so oft World Champion wie ein Jeff Jarrett, wobei ich auch mich manchmal frage, woher diese 12 World Title bei einem Jeff Jarrett herkommen, aber das war einfach nicht meine Zeit. Aber ein Dustin Rhodes verbringt gerade sein letztes Jahr damit, dass er halt Tag Team und Trios Champion bei Ring of Honor ist. Und ein Jeff Jarrett geht gerade auf einen World Title bei AEW. Also da fehlt bei mir so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit bei der Behandlung der Legenden. Aber naja, ich glaube, wir haben dazu an sich alles gesagt. Ich weiß nicht, wo sie hinwollen. Ich finde nicht alles gut daran. Das Segment an sich fand ich nicht verkehrt. Und auch hier, wie gesagt, der nächste Pay-Per-View ist lange hin. Es wird sich zeigen, was wohin führen wird und was halt am Ende auch wie groß aufgebaut werden könnte. Dann gehen wir mal zum letzten wirklich relevanten Block von Dynamite, nämlich die Women's Division. Vor dem Three-Way-Match gab es noch eine kurze Backstage-Promo von Mariah May. Großartig. Die fand ich wirklich wieder sehr, sehr gut. Ich muss generell sagen, ich war am Anfang ein bisschen zwiegespalten, als eine Mariah May ankam, die relativ schnell natürlich dann noch mit Toni Storm in Verbindung gebracht wurde und jetzt nach, glaube ich, nicht mal einem Jahr, wo sie bei AEW ist, auch World Championess ist. Aber diese Backstage-Promos, vor allem diese 30-Sekunden-Dinger, die ja wirklich nicht viel sind und auch häufig nicht sonderlich dankbar, kann sie irre gut. Also wenig Zeit bekommt sie da, aber auch schon letzte Woche haut sie da wirklich gute Dinger raus. Auch wenn ich mir mal wünschen würde, dass sie ein bisschen mehr Promos im Ring halten dürfte, war das echt stark. Und auch Harley Cameron ist auch eine weitere Person, die es wirklich immer schafft, diese 30 Sekunden, die sie bekommt, echt gut zu nutzen. Also da hat dann Harley Cameron gesagt, dass sie halt als ich weiß nicht, wie sie es genannt hat, Appetizer für das Titelmatch nächste Woche ein Match bei Collision haben möchte. Da hat dann Mariah May zugestimmt, aber halt nur unter der Voraussetzung, dass es halt kein Titelmatch wird. Damit war auch Harley Cameron dann einverstanden. Das Match bekommen wir also am Samstag. Bei Dynamite an sich gab es dann halt ein Three-Way-Match erneut halt um die Startnummer 1 im Casino Gauntlet Match zu ermitteln, ähnlich halt das, was wir letzte Woche hatten. Das gewinnt dann Chris Statlander gegen Toni Storm und Willow Nightingale. Also da bekommen wir halt nächste Woche das Casino Gauntlet Match. Aber ich glaube, wann das Titelmatch stattfinden soll, ist, meine ich, noch nicht. Doch, in Australien. Ach, das ist, okay. Match, also jetzt das Three-Way-Match fand ich an sich ganz gut, ganz ordentlich. Man kann ja sogar sagen, dass es in Anführungszeichen das Main-Event von Dynamite auch war, zumindest das letzte Match, auch wenn es nicht das letzte Segment war. Als Frauenmatch kommt das nicht sonderlich häufig vor. Danach gab es noch eine Promo von Toni Storm, die einerseits enttäuscht war, aber man kann natürlich auch von einem Rookie nicht mehr erwarten, dass sie halt gegen die erfahrenen Leute im Ring bestehen kann, und gönnt den Sieg Chris Statlander. Ich habe mir noch notiert, Toni Storm wird wohl gewinnen, Fragezeichen, wenn Grand Slam in Australien stattfindet, falls da das Match ist. Da wird das Titelmatch jetzt anscheinend sein. Ich weiß, Toni Storm ist auch eigentlich nur Neuseeländerin, aber das ist so nah beieinander und Amis achten ja nicht immer so drauf, wo welches Land dann außerhalb der USA ist. Also Stichwort Gunther als Deutschen zu bezeichnen beispielsweise oder damals Drew McIntyre als Iren. Aber das ist ja vielleicht nicht ganz so relevant. Es wirkt gerade alles sehr so, wenn Toni Storm dieses Match nächste Woche gewinnen sollte. Sie hat ja auch bei Collision jetzt auch noch gegen Deonna Purrazzo gewonnen. Ja, alles andere würde mich sehr überraschen. Das Titelmatch ist dort, so, man hat mit Toni Storm so eine halbe Lokalmatadorin. Ja, also für mich spricht alles dafür. Sie gewinnt jetzt auch nicht den Nummer 1-Spot. Ja, also spricht viel dafür. Ja, achso, und was ich sage, Harley Cameron, habe ich am Anfang gedacht, so warum tritt die jetzt auf einmal als Wrestlerin hier und da auf, aber ich bin inzwischen ein Riesenfan geworden, also die ist ja so unterhaltsam einfach. Könnte mir vorstellen, dass sie Samstag vielleicht sogar gewinnt, weil es halt kein Titelmatch ist, um da für die Zukunft irgendwie nochmal was in der Hand zu haben oder so, aber ja, da bin ich wirklich großer Fan geworden. Bin ich absolut bei dir. Also klar, AEW hat jetzt im Gegensatz zu WWE einen größeren Fokus auf In-Ring. Und das ist halt ein Problem für eine Harley Cameron, weil sie halt In-Ring nicht die Beste ist. Aber sie ist wahrscheinlich das absolute 1-zu-1-Pendant zu einer Chelsea Green bei WWE, die es halt auch geschafft hat, irgendwie mit ihrem Charakter, mit ihrem Gimmick overzukommen und einfach zu unterhalten. Besonders auch, wenn sie halt nicht im Ring steht. WWE hat dann natürlich jetzt Midcard-Titel bei den Frauen eingeführt und Chelsea Green einen davon gegeben. Und eigentlich müsste man sagen, dass der Midcard-Titel der Frauen eigentlich prädestiniert für Leute wie Harley Cameron sind. Nämlich die halt nicht an der Spitze des Rosters stehen, aber die Fans gut unterhalten. Problem ist halt nur, dass AEW noch nicht so ganz eingesehen hat, dass sie halt einen Midcard und einen World-Title bei den Frauen haben, weil die halt beide absolut gleich behandelt und eine Harley Cameron niemals gegen Mercedes Moné gewinnen wird. Naja, eigentlich sind die Titel quasi getauscht, solange die solange Mercedes oder Moné sogar so weit den TBS-Titel hält, ist es halt der größere. Also ich glaube, wir sitzen ja vor und nach jeder, nach jedem Pay-Per-View hier und sagen, boah, der hatte ja einen viel besseren Spot auf der Card. Ja, und solange Mercedes Moné halt den Titel hat, wird sich das auch nicht ändern. So groß ist keine andere Frau in diesem Roster. So, da kannst du dich auf den Kopf stellen. Außer du schaffst es irgendwann mal, eine riesen Storyline aufzubauen. Dann hätte es natürlich einen Grund, aber das hat AEW bisher noch nicht unter Beweis stellen können, gerade bei den Damen. Absolut richtig. Zu dem Punkt, zu dem ich halt hin wollte, dass eigentlich ist mal cool wäre, halt so einen Midcard-Titel zu nutzen, um halt einer Person einen Titel zu geben, der, die halt vielleicht nicht so gut im Ring ist, vielleicht auch nicht so ein großer Name ist, aber einfach vielleicht, um darauf halt mal langfristig was aufzubauen, dass man eigentlich sagen kann, du nimmst eine Mercedes Moné eigentlich ins World-Title-Picture und gibst halt dann Midcard-Titeln halt Leuten wie einer Harley Cameron beispielsweise. Muss ja auch nicht auf jedem Pay-Per-View dann verteidigt werden als TBS-Titel. Ist ja der TNT auch bei weitem nicht immer. Aber das fände ich mal eigentlich ganz cool, nur halt bei der aktuellen Besetzung der Titelträger, selbst wenn es auch eine Chris Statlander oder so irgendwann nochmal sein sollte, als TBS-Champion ist oder Willow Nightingale oder so, wird er wahrscheinlich eine Harley Cameron nicht gewinnen, auch wenn ich es mir eigentlich mal ganz wünschen würde, so eine Person halt auch mal mit einem Titel zu belohnen. Ja, ansonsten zu dem Casino Gauntlet Match. Gehen wir einfach mal davon aus, Toni Storm gewinnt das nächste Woche und wir bekommen halt dann das große Rückmatch Mariah May gegen Toni Storm, auch wenn es halt ein anderes Gimmick jetzt von Toni Storm ist. Bekommen wir dann wieder den Titelwechsel zurück und Toni Storm gewinnt wieder den World Title oder lässt du sie dann vor in ganz vielen Anführungszeichen gesetzt heimischer Kulisse in Australien verlieren? Boah, super schwere Frage. Ich habe gerade übrigens nachgeguckt, Harley Cameron kommt selber auch von der Gold Coast in Australien. Also nur um nochmal einen zweiten Lokalmatadorin Ja, er gewinnt dann doch gegen Mercedes Moné. Harley Cameron gewinnt das Gauntlet. Boah, super schwere Frage. Aber da sind wir auch wieder. Also ich finde, du könntest den Titel schon nochmal zu Toni Storm wechseln lassen. Ist halt immer ein bisschen Risiko, den Titel so einem Rookie zu geben, ne? Da weißt du nicht genau, was kannst du da erwarten. Und, nee, Spaß beiseite. Die Frage ist halt, wo willst du mit Mariah May noch hin? So, wenn du da nicht langsam anfängst, irgendwie mal eine richtige Rivalität aufzubauen, so dass sie die arrogante, mit hohem Selbstbewusstsein gesegnete Titelträgerin, das hast du jetzt über Wochen und Monaten gezeigt, die Geschichte ist ein bisschen durch. So, entweder du fängst jetzt an, eine Story aufzubauen mit ein, zwei, drei anderen Frauen, oder du wechselst halt den Titel nochmal, weil so ist die, ja, wie du sagst, sie hat halt ihre Backstage-Promos, die sind ganz unterhaltsam, aber es ist ja nicht, dass da jetzt ein ganz, ganz großer Mehrwert noch irgendwie da ist. Man muss halt leider sagen, das ist ja so ein grundsätzlich das, was du halt in den letzten Jahren häufig über die Women's Division sagen kannst, dass halt auch ein Champion halt häufig nur so gut ist, wie du ihm halt, oder wie du ihr in dem Fall, irgendwie Stories und Matches gibst, weil wenn du jetzt weiterhin Mariah May bei Pay-Per-Views gegen Leuten halt wie Thunder Rosa stellst, nichts gegen Thunder Rosa, aber das Match war halt gefühlt fast nicht aufgebaut, das gefühlt kann man streichen, das Match war fast nicht aufgebaut, dann wird es natürlich schwierig, dann eine Regentschaft irgendwie heiß zu halten. Also eben zwar schon gesagt, Mariah May ist wirklich gut in diesen Backstage-Promos und so weiter, aber das kann sie auch nicht Woche für Woche durchziehen. Ich finde sie eigentlich als Championess sehr cool und die Story mit Toni Storm letztes Jahr war wahrscheinlich die beste Women's-Storyline, die wir bei AEW in den letzten 5 Jahren hatten. Oder mittlerweile sind es ja schon fast 6 Jahre. Aber ungefähr das muss jetzt natürlich jetzt wieder kommen. Und dementsprechend hätte ich auch nichts dagegen, wenn Toni Storm den Titel bekommt. Aber auch da stellt sich ja wieder die gleiche Frage, so wie gerade gesagt, immer bei den Frauen. Toni Storm braucht halt dann auch Gegnerin, damit halt das eine Regentschaft wird, wo ich nicht nach 3 Monaten sage, so, langsam wird es mal wieder Zeit, da einen neuen Champion zu nehmen. Ja. Und da muss man halt ein bisschen Zeit rein investieren, halt Contender aufzubauen, Stories aufzubauen, denen mal Promo-Zeit im Ring zu verschaffen und nicht halt alles immer nur mit Backstage-Promos aufzubauen. Also, ich hätte nichts gegen einen Titelwechsel. Ich würde es nach Toni Storm natürlich auch gönnen. Ich würde aber auch Mariah May eine längere Regentschaft gönnen. Mhm. Alles steht und fällt damit, ob du irgendwelche kreativen Pläne für einen von den beiden hast. Mhm. Weil, ja, wie gesagt, das kam halt öfter mal vor, dass die einfach nicht vorhanden waren. So, die letzte Sache, die noch bei Dynamite vorgekommen ist, zu der ich aber eigentlich nichts zu sagen habe, weil das eigentlich schon letzte Woche gefühlt das Gleiche war. Wir hatten noch einen Einspieler zu Hook gegen Christian Cage. Das Match bekommen wir, lass mich gerade mal nachsehen, damit ich es diesmal nicht falsch sage, bei Dynamite nächste Woche. Wie gesagt, da kam jetzt nichts Neues dazu, das hat nur zusammengefasst. Meine Meinung dazu konnte ich letzte Woche schon kundtun. Interessiert dich irgendwie, was da passiert? Wie siehst du das? Wer wird gewinnen? Oder sagst du, ist dir auch egal und wir gehen direkt weiter? Nö, ich kann da kurz meine 2 Cent so abgeben, denn ich glaube persönlich, dass wir nächste Woche Taz wieder zurücksehen werden am Kommentatorenpult, dass der eine entscheidende Rolle im Matchausgang spielen wird nochmal und wir die Story dann mit einem absoluten Feel-Good-Moment abschließen werden. Okay, vielen Dank, Herr David Parke, für diese Einschätzung. Dann gehen wir direkt noch weiter zu den letzten Punkten von Collision, die jetzt bei mir irgendwie in die anderen Punkte nicht reingepasst haben, aber auch nicht ganz relevant genug waren, um es halt chronologisch zu machen. Also ich wollte jetzt nicht mit Collision in den Podcast starten, weil ich dachte, da war Dynamite jetzt doch nochmal ein bisschen interessanter. Ich werde einfach mal ein paar Sachen benennen. Ich werde dir jedes Mal die Möglichkeit geben, dazu was zu sagen. Falls es aber nicht relevant genug ist, dann können wir da auch einfach weiter nur durchgehen und wir benennen es einmal nur kurz. Bei Collision hatten wir den Opener TNT Championship Match. Daniel Garcia gewinnt gegen Mark Briscoe in fast 20 Minuten. Also das war wirklich ein langes Match, hat viel Zeit bekommen, war auch an sich ein gutes Match, auch wenn ich von beiden nicht der Riesenfan bin. Auch hier würde ich das Gleiche sagen, wie auch schon bei dem Tag-Team-Titel-Match. An sich Schritt in die richtige Richtung für Collision-Titel-Matches sind immer ganz gut, die bekommen Zeit. Mark Briscoe ist auch ein Gegner, wo es zwar in dem Fall unwahrscheinlich war, dass er den Titel gewinnt, aber mit einem größeren Aufbau, das vielleicht spannender gewesen wäre. Und genau Stichpunkt oder Stichwort Aufbau ist wahrscheinlich auch der springende Punkt an der Sache, wenn man halt so ein Match, den man schon knapp 20 Minuten gibt, einfach 3-4 Wochen Aufbau gibt, dann würde ich auch sagen, boah, geil, Collision, habe ich richtig Bock drauf. So war es natürlich wieder ein gutes Match, wie man es halt bei AEW erwarten kann, einfach nur mit zu wenig drumherum. Ja, man muss, also ich finde, man kann ganz grob auch über die Ausgabe schreiben, dafür, dass so viele Leute halt in Japan waren, war sie echt in Ordnung. Stimmt, das kommt dazu. viel mehr war es dann natürlich auch nicht. Ich meine, der Aufbau war halt, dass Briscoe gegen Garcia im Continental Classic gewonnen hat. Ich muss sagen, für so ein Match reicht es dann vielleicht sogar auch mal. Aber ja, ist natürlich interessanter, wenn da ein bisschen mehr hintersteckt als wir mögen uns. Ich habe dich besiegt, du hast einen Titel. Ja gut, dann machen wir es halt. Ansonsten hatten wir noch ein Segment zwischen Adam Copeland und Chris Jericho. Die standen sich auch später noch im Main Event von Collision gegenüber. Also was ich als Rentner-Match bezeichnet habe, beziehungsweise das, was danach war oder drumherum mit dem Rock'n'Roll Express, war natürlich nochmal wirklich mehr Rentner. Es tut mir leid an alle Zuhörer jenseits der 50, ich wollte euch nicht als Rentner bezeichnen, wenn ich hier Adam Copeland und Chris Jericho schon als Rentner bezeichne, das ist nicht so gemeint. Aber Rated FTR gewinnt dann gegen den Learning Tree, hat auch relativ viel Zeit bekommen, über 15 Minuten. Wie gesagt, Rock'n'Roll Express noch angesprochen, die wurden halt dann von den Death Riders gefesselt. Backstage war irgendwie super random, kam mir zumindest so vor. Rock'n'Roll Express kam jetzt auch noch bei, oder war Teil von Ring of Honor, genauso wie natürlich unser Ring of Honor World Champion Chris Jericho, der das erste Mal als Champion in dieser Show aufgetreten ist. Ja, ich weiß nicht, was dazu noch groß sagen soll. Ich bin kein Fan von Six-Man-Tag-Team-Matches. Ich fand das Match an sich okay. Punkt Ring of Honor habe ich mir noch aufgeschrieben, weil ich heute Morgen noch da den Showbericht geschrieben habe. Das nenne ich mal absolute Nachwuchsarbeit, wenn im letzten Segment deiner Show Chris Jericho und der Rock'n'Roll Express vorkommt. Durchschnittsalter von über 65 Jahren im Ring. Aber ja, viel mehr fällt mir dazu Collision eigentlich nicht ein. Große Namen, aber wenig, was mich jetzt groß vor den Bildschirm gezogen hat. Ich muss sagen, das ist vielleicht super random, aber ich habe mich sehr darüber gefreut, dass diese kurzen Cold Open Promos wieder da sind. Das fand ich am Anfang von Collision absolut großartig, dass irgendwie jeder, der eine Rolle spielt in der Show, so für ein paar Sekunden nochmal was sagen kann. Mich hat das immer ganz gut in die Show reingeholt und da habe ich mich persönlich drüber gefreut. Okay, immerhin einer von uns beiden, der da ein wenig positiver drüber nachdenkt. Aber ja, die Cold Open fand ich eigentlich auch immer ganz cool. Freue mich auch, dass sie wieder zurück sind. Ja, ich könnte jetzt so nachplappern und deswegen kürze ich das jetzt einfach. Ansonsten bei Collision. Noch einen Namen, den wir eben kurz nochmal angesprochen haben, im weitesten Sinne des World-Title-Geschehens, nämlich Hangman Adam Page. Da gab es nämlich einen Einspieler mit Christopher Daniels. Den fand ich an sich wirklich sehr gut, sehr unterhaltsam. Daniels meinte, dass Hangman mehr Kontrolle über sich selbst haben muss, dann wäre er auch nochmal World-Champion geworden. Hangman entgegnet, dass Daniels auch schon vor Jahren hätte aufhören sollen, mittlerweile nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Daniels greift ihn an, es wird blutig und ein Hangman bleibt halt dann auf dem Boden zurück, der sich halt dann am Ende wieder langsam erhebt. Die Frage ist, wo will man jetzt damit hin? Also bekommen wir jetzt wirklich nochmal ein Match zwischen Hangman und Christopher Daniels, der ja eigentlich in den letzten Jahren auch kaum noch in-Ring aufgetreten ist, wo man ja wirklich sagen muss, da war ja von Hangman was Wahres dran. Also ich würde jetzt nicht sagen, er hätte schon zwingend vorher aufhören müssen, aber er ist ja bei weitem nicht mehr so gut, wie er vor ein paar Jahren war. Also ja, so gefühlte Parallelen von MJF und Jeff Jarrett, eigentlich zwei Leute, die ihre in ihrer absoluten Prime sind, auch gerade wirklich gut over und die halt dann gegen relativ alte gestellt werden. Aber sonst weiß ich nicht, wohin. Höchstens halt, dass Christopher Daniels sich irgendwie jemanden sucht, der halt für ihn dann antritt gegen Hangman, stellvertretend für ihn. Aber auch das finde ich ein bisschen seltsam. Ja, dann wäre es nicht zu einer physischen Auseinandersetzung gekommen. Ja, glaube ich. Deswegen. Daniels, gut, es war eine Attacke von etwas hinterrücks, aber die er zumindest für sich entscheiden konnte in dem Moment. Ja. Ich hoffe einfach, dass man Hangman damit nochmal so ein, also dass das ein ziemlicher Beatdown wird, womit man Hangman einfach nochmal ein bisschen stärkt, alles andere. Aber ich meine, wir können jetzt wirklich, eigentlich wollte ich das so sagen, wir könnten all das nehmen, was wir über MJF Jeff Jarrett besprochen haben, denjenigen, der das hier schneidet, bitten, einfach über jeden MJF Hangman Page zu legen und über jeden Jeff Jarrett Christopher Daniels und eigentlich haben wir es dann auch schon. Also. Ja, nur, also vielleicht höchstens hier noch mit dem Unterschied, dass Christopher Daniels halt einfach ohne jede Frage verlieren kann. Hangman hat jetzt 3 Pay-Per-View-Niederlagen in Folgen, was ja natürlich auch wieder ein super langfristiges Booking ist, nachdem man noch als Non-Title, in einem Non-Title-Main-Event-Pay-Per-View-Match gegen Swerve Strickland gewinnt, verliert er erstmal 3 Pay-Per-View-Matches danach in Folge. Weiß ich jetzt auch nicht genau, wo da die langfristige Idee hinter war, aber gut, mit Christopher Daniels bekommt er natürlich jetzt einen Aufbaugegner und das Match ist ja noch nicht angekündigt, aber das kannst du halt natürlich auch problemlos bei einer Weekly bringen, also bei aller Liebe, ich muss jetzt nicht mehr einen Christopher Daniels in einem Pay-Per-View-Match sehen, vor allem nicht in einem Singles-Match. Das letzte, was wir jetzt noch bei Collision übrig haben, war das 100.000 Dollar High-Speed Collision Four-Way Match. Brian Cage gewinnt gegen Dante Martin, Commander und Beast Mortos. Ja, also das Match war an sich in Ordnung. Zum Match kann ich eigentlich nicht so wirklich was sagen. Ich finde halt die Matches, die halt irgendwie um Geld gehen im Wrestling, super random, weil einfach Geld kein Faktor im Wrestling ist. Also es hätte auch das 1 Milliarde Dollar High-Speed Collision Four-Way Match sein können. Und ich hätte da trotzdem nicht gespannter zugeschaut. Also solange das nicht irgendwie einen Einfluss darauf hat, dass sich ein Gimmick wechselt, wie beispielsweise ein MJF, der das Geld hat, um halt Leute anzuheuern, die für ihn Matches bestreitet, oder wie ein Baron Corbin bei WWE vor ein paar Jahren, der erst obdachlos war und dann durch Glücksspiel Millionär wird, dann haben halt diese Geldmatches einfach überhaupt keinen Mehrwert. Also es war einfach nur ein Four-Way-Match und jemand hat 100.000 Dollar draufgeklatscht. Ich weiß nicht, ob du es anders siehst. Ich frage mich dann, wo ist der Bounty Hunter? Die einzigen Matches, die wirklich für den Kopfgeldjäger relevant wären, werden sowas von nicht mitgenommen. Ja, oder? Also, wenn ich schon sowas mache, ich hab einen Bounty Hunter im fucking Roster, dann tu die doch wenigstens in das Match rein. Ey. Nein, der war ja im Six-Man-Match. Achso, zum Six-Man-Match fiel mir noch ein, ich fand zumindest erstaunlich, dass Jericho am Ende den Pin hat einstecken müssen. Das macht man ja oft nicht unbedingt. Hat mich ein bisschen überrascht, dass es hier nicht Brian Keith war. Naja. Naja, aber ansonsten, keine Ahnung, ja, wie du sagst, ob da jetzt 1 Million auf dem Spiel steht, 3,70 Euro oder die alte Semmel von letzter Woche, das macht für mich auch überhaupt keinen Unterschied. Diesen Four-Way-Match, das hat jetzt halt Cage gewonnen, der für mich dadurch nicht unbedingt relevanter geworden ist. Ja, definitiv nicht. Also es war jetzt eigentlich nur ein verfrühter Aufbau, vielleicht jetzt für sein Match gegen Omega, um ihm dann noch so halt mit einem Sieg hinzuschicken. Mhm. Aber ansonsten war er auch gegen drei Gegner, die eigentlich kaum Relevanz haben. Also Dante Martin, Commander und Beast Mortos. Ja, okay, Beast Mortos war jetzt noch in dem Continental Classic Turnier drin, hat aber auch alles verloren. Punkt geholt, ja. Genau. Also es sind halt drei Leute, die gut im Ring sind, aber maximal untere Midcard. Und gut, Brian Cage ist eigentlich genauso in dieser Card-Region drin und ja, gewinnt halt dann in dem Fall dieses Match, aber ich glaube, viel mehr steckt da auch nicht hinter. Damit sind wir eigentlich mit beiden Ausgaben durch. Wir können jetzt ja gerade mal nochmal grob auf die nächsten beiden Shows gucken, haben es jetzt zum Teil auch schon gemacht. Also jetzt Collision am Samstag, Mariah May gegen Harley Cameron, haben wir schon besprochen, genau wie Kenny Omega gegen Brian Cage. Aus dem Six-Man-Tag-Team-Match bei Collision im Main-Event haben sich halt jetzt zwei Singles-Matches gebildet, also Adam Copeland gegen Big Bill und Chris Jericho gegen Dax Harwood. Ich weiß nicht, also Adam Copeland wird wohl das Ding gegen Big Bill gewinnen und dann wahrscheinlich Chris Jericho gegen Dax Harwood, aber ich weiß auch nicht, worin man damit irgendwie langfristig möchte, weil es mich jetzt eigentlich wundern würde, wenn man also Rated FTR weiter gegen Learning Tree stellt, weil die eigentlich Richtung Death Riders gehen sollte. Mhm. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwelche anderen Gedanken zu? Übersehe ich hier gerade irgendwas Offensichtliches? Keine Ahnung, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Dex und Cope gewinnen oder dass halt ein der Sieg für den Learning Tree eventuell irgendein Eingriff dann nachher irgendwie vonstatten geht oder so. Nee, das wird so ein Übergang sein. Ich glaube, um Rated FTR einfach ein bisschen Schwung mitzugeben. Für mehr ist halt Jericho und alle, die mit ihm zu tun haben, auch einfach nicht mehr zu gebrauchen. Ja, also das unterschreibe ich einfach so. Bei Dynamite für nächste Woche sind halt bislang in Anführungszeichen nur drei Sachen angekündigt. Also da wird mit Sicherheit bis nächsten Mittwoch noch mehr dazukommen. Das World Title Match Moxley gegen Hobbs haben wir schon besprochen. Women's Casino Gauntlet Match steht bislang natürlich jetzt nur fest, dass Chris Statlander als Nummer 1 mitmacht. Wie letzte Woche schon mehrfach gesagt, dadurch, dass das jetzt Match jederzeit zu Ende gehen kann, ist es halt schwierig, da weitere Teilnehmer anzukündigen. Mit Sicherheit werden trotzdem Tony Storm und Willow Nightingale mitmachen. Und ansonsten wahrscheinlich mehr oder weniger jede nennenswerte Frau des Rosters, die gerade irgendwie da ist, die nicht verletzt ist. Vielleicht bekommen wir auch den einen oder anderen großen Namen zurück mit einer Britt Baker oder so. Aber ansonsten wird da wahrscheinlich so ziemlich alles ausgepackt werden, was irgendwie einigermaßen nennenswert im Ring ist. Und dann bekommen wir halt auch, wie eben schon angesprochen, Christian Cage gegen Hook. Darüber haben wir aber auch schon. Omega gegen Brian Cage kriegen wir auch noch. Ja, aber das war ja schon bei Collision. Ist das nicht bei Dynamite? Also wenn es bei Dynamite ist, dann muss ich hier unseren lieben Herr David Parke kritisieren, weil der hat es dann falsch geschrieben in den News. Also dann hat er es vielleicht falsch geschrieben in den News. Ja, das habe ich jetzt gerade genommen. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, was für was angekündigt ist. So oder so werden wir es nächste Woche im Podcast besprechen. Wenn du nichts mehr zu den beiden Weeklies zu sagen hast oder zu den Ankündigungen, würde ich gerade noch zu den Grüßen kommen. Nämlich, oder unterbrichst du mich jetzt auch noch? Nee, ich denke nicht. Grüße ins Board an Rivera und natürlich auch unseren lieben Thorsten, der das angesprochene Osprey-Mike Bailey-Match gepostet hatte. Ich habe es mittlerweile auch angesehen. Auch da nochmal eine Empfehlung. Jeder, der es nicht gemacht hat, es ist im Board ganz einfach da zu finden. Unterm letzten Podcast noch drunter. Und natürlich auch Grüße in Richtung YouTube. Wie immer gab es ein Stabil von Meister Proper. Und Grüße an José Jack Mourinho, der wieder eine Review für die letztwöchige Dynamite geschrieben hat. Hat auch noch Gründe für die Namenskürzung von Adam Copeland gegeben, weil Cope halt einfach kürzer ist, besser damit vielleicht auch für Merch. Es gibt zu viele Adams im AEW-Roster, was ich gut nachvollziehen kann. Kann die Gründe verstehen, aber ich finde es immer noch ein wenig seltsam. Aber vielleicht ist das auch einfach nur ein subjektives Problem, eine subjektive Einschätzung. Er hat uns aber nochmal eine weitere Frage gegeben. Also nochmal letzte Woche angesprochen, da gab es die Frage, wir müssen eine Gruppe an Leuten bilden für eine Zombie-Apokalypse aus AEW-Wrestlern und jetzt müssen wir uns auf den Dschungel Südamerikas vorbereiten. Ich hatte dir die Aufgabe auch noch vor dem Podcast gesagt. Hast du mittlerweile dir auch schon eine Fünfergruppierung draus gebastelt? Oder soll ich anfangen? Muss es denn fünf sein oder reicht, wenn ich mir einen mitnehme? Wenn du einen mitnimmst? Also ich glaube, ich bin lieber mit fünf Leuten unterwegs. Mir reicht Adam Page, was soll der so verrückt, was soll denn da passieren? Also ja, habe ich auch letzte Woche ja schon gesagt, Adam Page will ich auch bei einer Zombie-Apokalypse nicht zwingend in meiner Gruppe haben, weil du dann immer so eine gewisse Restwahrscheinlichkeit hast, dass der dich einfach killt. ich würde einfach Adam Page mitnehmen und dann einfach noch drei Leute, weiß ich, ich würde Harley Cameron mitnehmen. Für die gute Laune. Für die gute Laune, generell einfach für die gute Laune und die Outrunners. Auch für die gute Laune. meine Gruppe besteht aus, also ich habe mir fünf Leute wieder mitgenommen, wobei einen davon. Ich dachte, mit mir wären es fünf. Ja, das ist nicht so ganz definiert, glaube ich, in der Frage. Also einen setze ich dann in Klammern. Also ich würde auf jeden Fall Bryan Danielson wieder mitnehmen. Ich weiß, das ist jetzt eine langweilige Antwort. Einfach so als Leader der Gruppe. Plus, was ich mir auch gedacht habe, je nachdem, wie lange wir in diesem Dschungel überleben müssen, ist vielleicht jemand gut dabei, der sich vielleicht im Idealfall so ein bisschen damit auskennt, was man da essen kann und was nicht. Und unser Danielson ist ja ein kleiner Öko in manchen Punkten. Er ist ja auch, glaube ich, schon seit vielen Jahren Veganer. Das heißt, da habe ich auch die Hoffnung, dass er bei mir bei der Nahrungssuche so ein bisschen helfen kann. Dann würde ich noch, weil ich wieder eine Frau dabei haben möchte, habe ich mich für Thunder Rosa entschieden. Einerseits, weil wir vielleicht auf Leute treffen können, dann wäre es ganz gut, jemand Spanischsprachigen dabei zu haben, je nachdem, ob wir, also wenn wir in Brasilien sind, ist es was anderes, aber wenn wir irgendwo in einem spanischsprachigen Teil in Südamerika sind, hätte ich gerne Thunder Rosa als Dolmetscherin dabei, die vielleicht auch schon Erfahrungen irgendwie hat mit dem Klima, die auch halt aus Mexiko kommt und mir deswegen sagen kann, wie ich mich bei 30 Grad im Urwald zu verhalten habe. Dann, einfach nur, weil ich es witzig finde, habe ich mir noch den früheren Jurassic Express genommen, weil dann habe ich Jungle Boy halt im Jungle und auch mein Luchasaurus. Und weil ich noch eine fünfte Person brauchte, aber den kann man jetzt in Klammern setzen, weil ich mir ja vielleicht die fünfte Person bin, hätte ich mir noch Brody King mitgenommen, einfach nur als jemanden, der einfach mal so ein 1 gegen 1 gegen so einen Tiger halt auch gewinnen könnte. Aber das wäre vielleicht auch ersetzbar durch jedes andere Powerhouse. Vielleicht könnte ich auch Powerhouse Hobbs nehmen, aber Brody King, der wirkt für mich, keine Ahnung, boah, jetzt irgendein Grund, wild genug, dass er halt selbst so ein wildes Dschungeltier sein könnte. Keine Ahnung. Das wäre aber zumindest meine Fünfergruppierung. Ich freue mich jedes Mal über diese Frage. Ungefähr die Hälfte meiner Vorbereitungszeit für diesen Podcast ging auf diese Frage drauf, weil ich da wirklich 20 Minuten vorsaß und überlegt habe, wen ich mitnehmen könnte. Damit sind wir aber durch für heute. Wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast. Ich habe noch eine Sache, und zwar bitte. Müssen wir uns beim Newsschreiber David Parke beschweren. Der hat es nämlich falsch. Also Omega gegen Cage gibt es erst nächsten Mittwoch und nicht schon diesen Samstag. Und Schande über mein Haupt. Ja. Und deswegen bist du halt auch nur unser Zweitlieblings-News-Autor. Ja. Okay, mal gucken, ob ich mich hocharbeiten kann im Laufe des Jahres. Ich glaube nicht. du hast gute Konkurrenz auf Platz 1. Genug der Selbstbeweihräucherung. Wie gesagt, damit, denke ich mal, sind wir dann durch. ich habe eigentlich auch gar nicht mehr so wirklich was zu sagen. Also bekommt ihr jetzt das Gleiche praktisch von mir wie jede Woche. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Collision am Samstag, mit Dynamite in der kommenden Woche. Nächste Woche wird es dann, denke ich mal, wieder zum Freitag hin eine normale Ausgabe der Elite Hour geben. Ich bedanke mich recht herzlich für alle, die bis jetzt noch dabei sind. Wir haben jetzt ja dann doch knapp anderthalb Stunden wieder voll gemacht, denke ich mal. Ein bisschen weniger, Stunde 15, Stunde 20, glaube ich. Vielen Dank natürlich auch an dich, David, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, um mit mir so ein bisschen über AEW zu sprechen und meinen Quatsch hier mitzumachen. Wobei, mein Quatsch klingt blöd. Es ist nicht meine Elite-Hour, aber ich habe sehr viel Quatsch geredet, also in dem Punkt um meinen Quatsch. Ich hoffe, das habt ihr jetzt alle richtig verstanden. Und überreiche dann auch dir wieder das letzte Wort. Ich bedanke mich und bin raus. Ja, danke auch von mir an alle, die noch zugehört haben. Ich finde, wir sollten Stefan langsam mal wieder ein wenig auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Also lasst ruhig ein bisschen Hass in den Kommentaren da. Egal, ob Hashtag we want less, Stefan. We want less. BBC, baby. Genau, sowas in die Richtung. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten, genau. Bleibt AEW gewogen, bleibt uns gewogen, bleibt Wrestling-Infos gewogen und überhaupt. Und tschüss.